Yo, listen up, y'all. This is Sheila. Coming to you live. And bringing life. Kuckuckskind. Kriminalhörspiel von Andreas Knaup. Musik Christian Ameis und Frank Mehrfort. Dürren, Matt, mach den Fetzen aus. Wir sind im Dienst. Wer nicht mit dem Trend geht, zeigt deutlich Alterungserscheinungen, Frau Kommissarin. Kompensierst du etwas mit diesem Teenager-Mann, Dürrenberg? Meinst du, die Zentrale ruft uns gleich noch zu einem zweiten Mord? Das ist Sheila mit der Ode an ihr ungeborenes Kind, das Nonplusultra aus den Charts. Der Song müsste doch deine weiblichen Instinkte ansprechen. Hm? Was meine weiblichen Instinkte anspricht, werde ich dir bestimmt nicht auf die Nase binden. Der neue Titel von Sheila. Und damit gleich verbunden die Frage an meinen Studiogast Alfred Horstmann, den Manager. Warum ist Sheila heute nicht bei uns im Studio? Aber sie ist ja quasi anwesend mit ihrem neuen Song. Und sicher werden die Hörer verstehen, dass man kurz vor der Geburt eines Kindes ein wenig kürzer treten muss. Das bringt uns gleich zur nächsten Frage. Zufall oder Absicht? Der Song über ein im Mutterleib heranwachsendes Kind? Das hat sich ergeben und zu einem Konzeptalbum entwickelt. Sheilas ganz persönliche Sicht dieses wunderbaren Ereignisses. Sheila ist vielseitig und vielschichtig. Aber das verstehen wir doch. Es ist also kein Promotion-Gag. Wer Sheilas Songs kennt, weiß, dass sie einen solchen Gag ablehnen würde. Schließlich geht es um ein menschliches Leben. Ja, und das war's auch schon wieder mit meinem Studiogast Fred Arthur. Und jetzt, ihr kennt sie alle, kommt Ming Ting mit Shanghai Blues. Bla, bla, bla. Das mit dem Herzschlag ist doch aber wirklich ein geiler Einfall. Das soll übrigens wirklich eine Aufnahme von Sheila und ihrem Kind sein. Mhm. Utteraler Kitsch. Und auf dem Video sehe ich dann die Ultraschallbilder rappen. Bremsen, Barbara! Oh. Gott, hast du mir einen Schreck eingejagt? Was ist denn? Siehst du dieses zauberhafte Kästchen? Hä? Es hätte um ein Haar ein Porträt von dir gemacht. Kommissarin Barbara Wundert. Mit 80 km/h auf der Hauptstraße. Und das hätte der Chef dann sicherlich mit Begeisterung bewundert. Hatten wir nicht eine Übereinkunft, was Scherze mit meinem Namen betrifft? Sieh mich jetzt nicht so an, als stünde ich in deiner Schuld. Spuren können wir glatt vergessen bei dem Wetter. Ja, und Zeugen wahrscheinlich auch. Morgen, Dr. Worbitz. Morgen. Morgen. Scheußliche Sache. Das sagen gerade Sie? Allerdings. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es Mord war. Wie, kein Mord? Hier passt nichts zusammen. Genaues wird erst die Obduktion ergeben. Oh. Jemand hat das Mädchen angegriffen, Würgemale am Hals, Schläge ins Gesicht. Aber nichts davon sieht tödlich aus. Das Mädchen ist wahrscheinlich verblutet. Verblutet wodurch? Bei einer Geburt. Bei einer Geburt? Im Stadtpark? Ja, so sieht es aus. Sie hat hier ungefähr 2 Stunden gelegen. Was an Spuren da war, deutet darauf hin, dass sie an dieser Stelle ein Kind zur Welt gebracht hat. Ja, und wo ist das Kind? Keine Ahnung. Und das Gesicht? Das ist postmortem zertrümmert worden. Oh, mir ist kalt. Und mir ist schlecht. Soll ich uns was Heißes machen? Ja, das wäre nett. Etwas außerhalb der Vorschriften? Glaubst du etwa, Pfefferminztee hilft? Wie wär's damit? Rum? Ah, in Ordnung. Hey, Moment, das Wasser ist noch gar nicht. Ah, jetzt geht's mir besser. Den nächsten Grog dann mit Wasser. Also, was haben wir? Wie immer, fast nichts. Worbitz hat gesagt, dass das Mädchen circa 2 Stunden dort gelegen haben muss. Gefunden wurde sie um 5:30, also 4:30 plus minus eine Stunde, solange wir noch keinen Obduktionsbefund haben. Ungewöhnliche Zeit, um hochschwanger spazieren zu gehen. Erstmal egal. Das Mädchen geht in den Park und jemand überfällt sie. Vielleicht ein versuchter Raub, ein Vergewaltiger. Der Täter fällt das Opfer an, würgt und schlägt es. Und plötzlich setzen die Wehen ein. Der Täter sieht es, was er da angerichtet hat, und sieht zu, dass er wegkommt. Aber irgendjemand hat dem Opfer die Kleidung ausgezogen. Nicht die Sachen heruntergerissen, sonst hätten wir was gefunden. Fasern, einen Knopf, was weiß ich. Ordentlich entkleidet und die Sachen mitgenommen und ihr Gesicht unkenntlich gemacht. Das heißt, erst Überfall, dann sehen, dass das Mädchen schwanger ist, dann bei der Geburt zusehen und dann die Kleidungsstücke des Opfers beseitigen. Das gibt keinen Sinn. Wie lange hat der Täter da am Tatort ausgeharrt? Es war zwar Nacht, aber immerhin ist das der Stadtpark. Da hätte jederzeit jemand vorbeikommen können. Das Mädchen muss doch Schmerzen gehabt haben. Sie hat bestimmt gestöhnt, geschrien. Und wenn wir die Schläge und die Würgemale von der Geburt und dem Tod trennen? Also nehmen wir mal an, es gibt irgendwo eine Auseinandersetzung. Das Mädchen wird geschlagen und gewürgt, läuft fort, kommt in den Park. Die Flucht ist anstrengend. Mhm. Die Aufregung, die körperliche Stresssituation, die Wehen setzen ein. Mhm. Das Mädchen verliert das Bewusstsein. Und dann kommt die Person, vor der sie weggelaufen ist, dazu. Das Mädchen ist ohnmächtig oder schon tot. Und um die Spuren zu verwischen, die zu der Person, die wir suchen, führen, entfernt der Unbekannte alle Kleidungsstücke. Und das Kind, Dürnberg. Du vergisst das Wichtigste. Ja, richtig, das Kind. Aber so ein Neugeborenes, das braucht doch Hilfe. Pflege, oder? Ja, ganz bestimmt. Hm. Wenn es in dieser Situation überhaupt am Leben war. Telefonier mal alles ab. Krankenhäuser, Hebammen, Babyklappen, alles. Eine scheiß Vorstellung, dass ein Mädchen unter solchen Umständen ein Kind kriegen muss. Zeugenaufruf in der Presse? Noch nicht. Mhm. Dürnberg, da war doch dieser Starkasten. Ruf mal das Revier an. Vielleicht haben wir wenigstens einen rasenden Zeugen. Das ist nicht Ihr Ernst, Frau Kommissarin. Sie glauben doch nicht, dass ich jetzt 4 Stunden nach dem Fund schon ein Obduktionsergebnis habe. Doch, Dr. Warbitz. Ja, und wenn nicht, dann bleibe ich hier sitzen, bis Sie eins haben. Ich bin mittendrin, im wahrsten Sinne des Wortes. In Ordnung. Dann machen Sie weiter und denken einfach laut nach. Von mir aus. Mhm. Also, was ich Ihnen wegen der äußeren Verletzung gesagt habe, können Sie als verbindlich nehmen. Weder die Würgemale noch die Schläge waren tödlich. Ich glaube nicht einmal, dass sie stark genug waren, um das Opfer in Bewusstlosigkeit zu versetzen. Kein Mord. Aber die Geburt ist Tatsache. Die organischen Spuren vom Tatort sind in der Pathologie. Das dauert, auch wenn Sie mit den Füßen schauen. Aber die Geburt an sich ist Fakt. Und wenn man das Mädchen versorgt hätte, dann wäre sie nicht gestorben. Können Sie sagen, ob das Kind... Ob es eine Lebendgeburt war? Nein, ja, das kann ich nicht. Aber es ist professionell abgenabelt worden. Jemand trennt sorgsam die Nabelschnur und lässt die Frau dann liegen? Vielleicht wurde der Geburtshelfer gestört, aber das ist Ihr Ressort. Interessant ist das hier. Einstiche? War die Frau ein Junkie? Nein, das sieht alles nach gezielter medizinischer Betreuung aus. Hier könnte eine Flexile gelegen haben, hier Einstiche für die Blutabnahme zu verschiedenen Zeiten. Und auch hier am Finger. Ein kleiner Ritz? Ja, sieht auch aus wie eine professionelle Blutentnahme. Das Mädchen war unter regelmäßiger medizinischer Kontrolle. Nach Augenschein würde ich sagen, die Geburt war zeitkonform innerhalb einer regulären und intensiv betreuten Schwangerschaft. Nun ja, sie wird ja nicht kurz vor dem Kreißsaal die Flucht ergriffen haben. Nach 35 Dienstjahren traue ich den Menschen alles zu. Die Wehen kündigen sich an, sie geht von zu Hause los, weil sie in die Klinik will. Da ist weit und breit kein Krankenhaus in der Nähe. Und dann haben wir noch das hier. Können Sie mal mit anfassen? Wollen Sie wieder mal meine Belastbarkeit testen? Handschuhe bitte. Ja, hier. Nein, ich will nur wissen, ob wir eine belastbare Partnerschaft haben. Was ist denn das? Das ist der Versuch, ein Stück Haut aus der Schulter zu lösen. Was war da? Ein Tattoo? Sie sagen es. Und wenn Sie mir ein wenig Zeit lassen, können wir das aus den darunterliegenden Hautschichten rekonstruieren. In ein paar Tagen. Ich habe nichts gesagt. Ich kenne doch Ihren gierigen Blick. Die Sachen weg, dann das Tattoo, Ihr Gesicht zerstört. Da wollte jemand die Identität des Opfers auslöschen. Hallo. Dürnberg. Hm. Was ist denn? Komm her. Danke vielmals, aber so viel rum haben wir gar nicht vorrätig. Wir haben einen Zeugen. Was glaubst du, wem der Porsche auf dem Blitzerbild gehört? Ja, mach's nicht so spannend. Wem? Sheila. Allerdings kein verwertbares Fahrerbild, nur die Autonummer. Sie sind die Herrschaften von der Kriminalpolizei? Horstmann. Fred Arthur Horstmann, ich bin der Manager von Sheila. Wir würden gerne Frau Dengler sprechen. Wir können bei Sheila bleiben, denke ich. Sie ist von diesem Künstlernamen nicht zu trennen. Aber ich würde gerne den Künstlernamen von meinen Ermittlungen trennen. Ermittlungen? Am Telefon hieß es eine Nachfrage. Ermittlungen? In welcher Angelegenheit? Dürften wir jetzt Frau Dengler die Fragen direkt stellen? Bitte. Wenn Sie hier im Vestibül Platz nehmen wollen, darf ich Ihnen etwas anbieten lassen? Ja, gerne. Nein. Ich will... Danke. Nein. Danke. Ist schade. Schade, ich hätte gern noch den Auftritt des livrierten Butlers gehabt. Ja, warte doch bis Silvester, dann kriegst du deinen Butler. Ja, the same procedure. As every year. Ja. Mann, das stinkt ja nach Kohle hier. Ohne Ende. Guten Abend, Vollrat. Ich bin die Ärztin von Sheila, von Frau Dengler. Was spricht dagegen, dass Frau Dengler persönlich erscheint? Frau Dengler ist, und ich bitte Sie, das, was ich Ihnen jetzt im Rahmen meiner ärztlichen Schweigepflicht mitteilen darf, mit der nötigen Diskretion zu behandeln. Frau Dengler ist schwanger. Na, das stand ja nun schon in der Zeitung. Es gibt momentan Komplikationen. Sheila hat sich mit der Promotion des neuen Titels zu ihrem Album etwas übernommen. Sie schließen also aus, dass uns Frau Dengler ein paar Fragen beantworten kann? Ja. Ich bedauere, ihr Zustand ist sehr instabil. Und seit wann sind Sie jetzt bei ihr? Wie meinen Sie das? Generell oder... Beides. Ich bin seit mehreren Jahren Ihre behandelnde Ärztin. Und gestern wurde ich hinzugezogen, nachdem Frau Dengler einen Schwächeanfall erlitten hat. Um wie viel Uhr war das? Das war so gegen 22 Uhr, vielleicht viertel nach zehn. Mhm. Sie hatte einen kleinen, eigentlich nicht besonders anstrengenden Auftritt zu einer Vernissage. Sie wurde ohnmächtig und ist gestürzt. Waren Sie die ganze Zeit bei ihr? Ich war gegen 10:30 in der Galerie und dann bis... Sie sehen ja, ich bin immer noch da. Sie haben die ganze Nacht hier verbracht, ja? Wäre da nicht ein Krankenhaus angebrachter gewesen? Nein. Nein? Ich denke, mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Haben Sie Frau Dengler in dem Porsche hierher gebracht? Im Porsche? Nein, der Porsche wäre in Ihrem Zustand wohl denkbar ungeeignet gewesen. Außerdem gehört der Herrn Benedikt. Wir haben Herrn Horstmanns Limousine benutzt. Wer ist Herr Benedikt? Ein ehemaliger Mitarbeiter. Wann ist Frau Dengler wieder vernehmungsfähig? Bestimmt nicht in den nächsten Tagen. Ich rechne stündlich mit der Niederkunft. Ich werde Herrn Horstmann rufen, damit er sie hinausgeleitet. Ach, danke, danke. Aber die Klinke kriegen wir schon runter. Ja, Frau Doktor, das wäre nett. Wo können wir Sie für den Fall der Fälle erreichen? In meiner Praxis. Hier meine Karte. Ach. Jetzt willst du wohl vornehm hinausgeleitet werden. Ich würde nur gern wissen, wer den Porsche hierher gefahren hat. Noble Visitenkarte. Dr. Vollrat, Praxis und Privatklinik für homologe Insemination. Oh Gott, was muss man denn da haben, wenn man dort einrückt? Sei nicht albern, Dürnberg. Künstliche Befruchtung. Ich hoffe, die Situation macht Ihnen nicht zu große Schwierigkeiten. Hinreichende. Wo erreichen wir bitte Herrn Benedikt? Dürfte ich erfahren, was Sie von Herrn Benedikt wollen? Nein, das ist Ermittlungssache. Wir haben keinen Kontakt zu Herrn Benedikt. Keinen Kontakt? Er ist doch wohl der Komponist. Er war der Komponist. Sie werden es ja der Presse entnommen haben, dass er gewisse gesundheitliche Probleme hatte. Mhm. Rauschgift, Zusammenbruch, Entziehungskur. Sie sagen es. Er war als Komponist ausgebrannt. Wir haben die Zusammenarbeit beendet. Herr Benedikt fährt immerhin den Porsche, der auf Frau Dengler zugelassen ist. Darauf habe ich keinen Einfluss. Vielen Dank. Herr Horstmann, noch eine Frage. Wer ist der Vater des Kindes? Das ist Privatsache. Ich bin nicht befugt, darüber Auskunft zu geben. Oh, die Prinzessin auf der Erbse ist ja voll Eintopf dagegen. Ohne Rummel geht's eben nicht. Und nun auch noch ein geheimnisvoller Kindsvater. Was den Vater betrifft, du solltest die Klatschspalten lesen. Ja, ja. Ja. Ja, und? Was steht in der Klatschspalte? Sheila war oder ist mit dem Komponisten ihrer Songs zusammen, diesem Benedikt Walter Benedikt. Und warum sagt mir Horstmann das nicht? Na, also ein Junkie als Superstar-Kindsvater ist Negativ-Image. Besorg mal die Adresse von diesem Benedikt. Oh, und was gönnst du dir? Kunst und Kultur. Frau Kommissarin, also wenn Sie sich bitte kurz fassen könnten. Sie sehen ja, was in der Galerie los ist. Und ich bin ja ganz alleine hier. Wenn das Konzert gestern schon eine Werbung war, dann das, was danach geschehen ist, auf alle Fälle. Ich meine natürlich tragisch. Sehr, sehr, sehr tragisch. Und es stand noch nicht mal in der Zeitung. Morgen ist hier die Hölle los. Sie meinen wegen des Zusammenbruchs von Frau Dengler? Oh, mir ist das Herz stehen geblieben. Sie schwankte und hielt sich am Mikrofonständer fest. Gott sei Dank, dadurch ist sie eher zusammengerutscht als hingefallen. Und was war der Auslöser? Sie wissen doch sicherlich, dass... Dass sie schwanger ist, ja. Na, das erklärt es doch wohl. Teilweise. Gab es vielleicht einen äußeren Anlass, ein Ereignis? Ich wüsste keinen. War das nicht etwas riskant, Frau Dengler in ihrem Zustand auftreten zu lassen? Das kam von ihrem Management. Der Auftritt war ja schon lange vereinbart. Der Zusammenhang liegt auf der Hand. Sheilas Schwangerschaft, der neue Titel und ihre Bilder hier. Uterale Visionen. Ganz wunderbare Aussichten. Farbfelder aus dem Blickwinkel des ungeborenen Lebens. Quasi eine Weltvorschau durch den Bauch der werdenden Mutter. Ah, Frau Dengler malt also auch. Ja, wussten Sie das nicht? Bedauere, ich war nicht auf dem Laufenden. Wie ging das weiter nach dem Zusammenbruch? Nun, ich habe die Gäste erst einmal in den Nebenraum geleitet. Dann kam auch schon die Ärztin. Und Sheila wurde abtransportiert. Von wem? Von wem? Ach, das war ja so ein Gedränge. Horstmann, die Ärztin natürlich. Die anderen kenne ich nicht. Und ich musste mich ja auch um die Gäste der Vernissage kümmern. Aber warum, fragen Sie? Ich versuche, mir ein Bild zu machen. Apropos, gibt es Fotos von der Veranstaltung? Oh, ja, ja, ja, natürlich. Jede Menge. Ich habe sie selbst geschossen. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir die Bilder geben könnten. Die sind leider noch nicht entwickelt. Das machen wir. Unser Service. Nanu? Ich dachte, du bringst ein Kunstwerk zur Verschönerung unseres Büros mit. Aber wärst du an uteralen Visionen aus Sheilas Hand interessiert gewesen? Es passt alles. Zusammenbruch, Arzt, Limousine, zumindest scheinbar. Horstmann hat ein Alibi. Ich habe übrigens alle Krankenhäuser durch. Keine vermissten werdenden Mütter, keine ausgesetzten Kinder. Frau Kommissarin? Dr. Worbitz. Ich bitte festzuhalten, dass ich selbst in die Höhle des Löwen gekommen bin. Die Löwin dankt. Und? Das Tattoo. Donnerwetter. Sieh dir das mal an, Dürrenberg. Eine Schlange. Und wer immer es der Toten aus dem Körper geschnitten hat, muss befürchtet haben, dass man es erkennt. Na, Logo. Es ist auf dem Cover der letzten Sheila-Platte. Sie hatte sich extra dafür stechen lassen. Ach. Nichts gegen den Informationswert der Regenbogenpresse. Sie schon wieder, Frau Kommissarin. Ganz ohne Umschweife, Herr Horstmann. Bringen Sie mich zu Frau Dengler. Bedauere, aber sie wurde auf Anraten von Frau Dr. Vollrath ins Krankenhaus gebracht. Ach. Mhm. Die Wehen haben eingesetzt. Perfektes Timing. Neue Platte, die Geburt, tolle Promotion. Was spricht dagegen? Die Menschen interessieren sich für solche Personality-Geschichten. Ich bin auch ganz versessen auf Personality-Geschichten. Was hat es mit dem Tattoo von Frau Dengler auf sich? Was soll es denn damit auf sich haben? Das hat sie sich vor 2 Jahren machen lassen, als Markenzeichen quasi. Das war bei ihrem ersten Platinalbum, Snake. Kennen Sie noch jemanden mit diesem Markenzeichen? Wie bitte? Im Leichenschauhaus liegt eine junge Frau und diese Frau trug das gleiche Tattoo. Ach, wahrscheinlich ein Fan. Interessiert Sie, was mit der Frau passiert ist? Nein. Nein. Sie brauchen mich gar nicht so empört anzusehen. Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Sheila ist in allererster Linie ein Geschäft. Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Sie machen sich wahrscheinlich keine Vorstellungen darüber, was alles bewegt werden muss, um so ein Geschäft am Laufen zu halten. Tja, schön, dass wir beide eine uns ausfüllende Arbeit haben. In welcher Klinik liegt Frau Dengler? In welchem Zusammenhang steht das mit Ihren Nachforschungen? Vielleicht stellt sich ein Zusammenhang her, wenn Sie mir meine Fragen mal beantworten. In der Privatklinik von Dr. Vollrath. Ist anzunehmen, dass ich Herrn Benedikt auch dort treffe? Vielleicht in der Rolle des werdenden Vaters? Ich sagte schon, wir stehen in keiner Beziehung mehr zu Herrn Benedikt. Ist er nicht der Komponist des neuen Albums? Nein, die Songs sind von Sheila. Ein Multitalent. Schreibt sie schon an ihrer Biografie? Mit 24 wird es höchste Zeit. Ja, ich kann mit Ihrem Sarkasmus nichts anfangen, Frau Kommissarin. Ich untersuche den Tod einer Frau. Das ist eine sehr bedauerliche Arbeit. aber ich sehe keine Verbindung. Ich frage mich, ob es angenehm ist, ein Kunstprodukt wie Sheila zu kreieren. Komponierend, malend, gebärend. Niemand zwingt sie dazu, unser Produkt zu mögen. Ist dieses Produkt denn echt? Ich denke, es ist angebracht, wenn Sie jetzt gehen. Die Adresse von Benedikt hat meine Sekretärin für Sie herausgesucht. Wir sind kooperativ. Wie siehst du denn aus? Wie jemand, der persönliche Managementbetreuung genossen hat. Gott, ist der Kerl ein Kotzbrocken. Na, hoppla, so persönlich gefärbte Statements kenne ich ja gar nicht von dir. Ich habe einen eigenartigen Verdacht. Wir kommen an die Dengler nicht ran. Sie ist immer um Haaresbreite weg, wenn wir kommen. Und die Dengler ist schwanger. Wir finden ein totes Mädchen mit einem Schlangentattoo, dem Markenzeichen von Sheila. Das Mädchen ist ebenfalls schwanger. Falsche Fährte. Die meucheln doch nicht das goldene Kalb. Das tote Mädchen aus dem Stadtpark heißt übrigens Ingeborg Falk. Was? Ich habe den Stecher gefunden. Den was? Den Typ, der der Toten das Tattoo verpasst hat. Und war sie ein Fan? Sie sind zusammen zur Schule gegangen. Unter ihrer letzten Wohnanschrift ist sie nicht mehr auffindbar, verzogen ohne Ummeldung, Mietschulden, einige Strafanzeigen wegen geringfügigem Diebstahls, zwei kleinere Rauschgiftdelikte, klar absteigender Ast. Hier, Fotos von der erkennungsdienstlichen Behandlung und hier die Fotos von Dr. Worbitz. Das ist das Mädchen? Der Typ, der sie tätowiert hat, hat mir erzählt, die Falk habe jede Menge Kohle auf den Tisch gepackt. Ich habe mich schon gefragt, wo sie das Geld für das teure Teil her hatte. Schöne Idee für einen Partnerlook. Ja, Irrtum. Er hat die Schlange nur bei Ingeborg Falk gestochen. Oh, und das Plattencover? Ich denke, da ist Sheila mit ihrem Tattoo drauf. Nichts, was ein Computerprogramm nicht retuschieren könnte. Sie hat sie scheinbar als Body-Double benutzt. Und für ihre Auftritte wird sie sich eins aufgeschminkt haben. Was ist eigentlich echt an dieser Sheila? Sie komponiert nicht? Sie trägt nicht das Tattoo? Und diese uteralen Visionen in der Galerie hätte jeder hinschmieren können. Ab einem gewissen Punkt kannst du unter einem Namen alles verramschen. Ja, wahrscheinlich. Was ist das da? Die Fotos von diesem Galeriebesitzer. Und? Was ist drauf? Keine Ahnung. Bin noch nicht dazu gekommen. Oh, High Society. Und alles wegen dieser Dreitonstimme. Hier. Hier, das ist wahrscheinlich kurz vor dem Zusammenbruch. Sieh doch mal hier. Was? Hier hat sie die Augen geschlossen. Wahrscheinlich gerade so eine intensive Schmachtstelle. Und hier? Sie hat die Augen aufgerissen und sieht... Ja, wohin sieht sie? Ins Publikum. Sie hat die Augen erschrocken aufgerissen und... Da, siehst du? Da steht Horstmann und dreht sich ebenfalls nach hinten... So als folge er Sheilas erschrockenem Blick. Da ist jemand gekommen. Und Sheila ist so erschrocken, dass sie Sekunden später zusammenbricht. Bingo! Was, Bingo? Du hast Sheila gesagt. Herr Bäumler? Oh, das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Wirklich, hier ist die Hölle los. Es könnte noch schlechter werden. Für Sie. Bitte? Hier eines Ihrer Fotos, Herr Bäumler. Ich gebe Ihnen 3 Sekunden und Sie sagen mir, wer da zur Tür hereingekommen ist. Ich habe jetzt meine Brille leider nicht hier. Dürrenberg, die Handschellen! Handschellen? Sie wollen mich hier vor allen Leuten? Aber was habe ich denn gemacht? Verdunklungsgefahr. Da kam so ein Individuum herein. Mhm. Ein Mädchen. Kannten Sie sie? Nein. Aber Horstmann kannte sie offensichtlich. Und Sheila? Ja, ja, natürlich. Sie kannte sie so gut, dass sie vor Schreck ohnmächtig geworden ist, Herr Bäumler. Ich weiß nicht, was es war. Aber Horstmann hat sich das Mädchen gegriffen und hinaus expediert. Warum? Ja, sie wollte nach vorn. Zur Bühne. Ich dachte, irgend so ein durchgeknallter Fan. Dachten Sie? Ja, aber? Nichts aber. Das dachte ich. Ist Ihnen an dem Mädchen sonst was aufgefallen? Sie war... Was war sie? Sie war hochschwanger. Ich dachte noch, als Horstmann sie hinauszerrte, dass man mit einer Schwangeren doch nicht so umgehen kann. Wie lange war Horstmann weg? Weg? Richtig weg war er gar nicht. Er hat sie hinausbuxiert und ist dann gleich wieder reingekommen und zur Sheila gelaufen. Und das Mädchen kam nicht zurück? Nein. Mhm. Warum ist das Ihrem Gedächtnis entfallen, als ich das erste Mal hier war? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Nicht das Geringste. Sie finden hinaus? Ja. Mann, hab ich geschwitzt. Wieso? Na, als du nach den Handschellen gefragt hast. Ich hatte gar keine mit. Es gibt alles keinen Sinn. Jetzt kennen wir zumindest den Anlass für den Zusammenbruch. Ingeborg Falk. Im Augenblick wimmelt es hier vor Schwangeren. Vielleicht stimmt das, was du über die Verletzungen gesagt hast. Die stehen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Tod. Horstmanns hat die Falk hinaus und dort... Schlägt er vor zig Zeugen auf eine Schwangere ein? Wirkt sie? Nee. Er ist zwar ein Ekel, aber... Was will die Falk von... Nein, Dürnberg, ich sag es nicht. Was will sie von der Dengler? Ein Autogramm? Ich versuche ernsthaft zu sein. Und ich versuche dich aufzumuntern. Vielleicht hat die Kleine für Sheila gedealt und hatte noch Kohle zu bekommen. Ich denke, dass dies auch vom Management persönlich geregelt wird. 24/7 in allen Fragen. 24 was? Ich denke, du bist the young generation. 24/7. 24 Stunden, 7 Tage verfügbar und für alles zuständig. Dann hatten die Kinder denselben Vater. Und es war Stress angesagt. Oh, wir sind nicht die Klatschkolumne, Dürnberg. Dürnberg, du bist fast genial. Hm, sag ich doch. Komm, los geht's. Wohin denn? Zu Benedikt. Jetzt fällt immer Grönemeyer ein. Sie mag Musik auch, wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen bebt. Herr Benedikt! Er mag Musik auch, wenn sie laut ist, aber eine Anlage hat er vom Feinsten. Hör mal. Herr Benedikt! Musik auch, wenn sie laut ist. Ich schätze, der ist taub von der Berieselung. Herr Benedikt, aufmachen! Kriminalpolizei! Klingt aber anders als die Plattenversion. Dürrenberg, verschone mich mit deinen Entertainment-Details. Was wird denn das? Gewaltsames Eindringen? Gefahr im Verzug. Auf drei? Hm. Eins? Zwei? Verdammte Scheiße! Los, fass mit an! Hast du ihn? Ja, ja! Ruf den Arzt! Nein, halt! Hast du ein Messer dabei? Der verdammte Knoten an seinem Hals geht nicht auf. Nein, ich seh mal in der Küche nach. Kein Puls. Ich find seinen Puls nicht. Hier, das Messer. Scheiße. Zu spät. Ruf Vorwitz und die Spurensicherung. Und mach diese Scheißmusik aus. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, dem war nicht mehr zu helfen. Wenn ihn der Strick nicht umgebracht hätte, dann die Überdosis Koks. Die Hütte voll mit Geld und Koks. Warum hat er das getan? Panik, Verzweiflung. Dafür schützt auch Geld nicht. Aha. Was haben Sie da? Ein gebrauchter Verband mit geringfügigen Blutspuren. Könnte das von dem Kind sein? Die Nabelschnur wird doch verbunden. Nehmen Sie es mit. Ja. Ach, Doktor. Ja. Können Sie bei der Obduktion feststellen, ob Benedikt der Vater von dem verschwundenen Kind sein könnte? Sie machen es auch nicht unter einem 5000-Teile-Puzzle, was? Ich werde mir Mühe geben. Und hier noch Teil 5001. Wissen Sie vielleicht unter Kollegen etwas über eine private Inseminationsklinik? Dr. Vollrath. Vollrath? Nein, nie gehört. Noch was? Nein, danke. Dürnberg? Dürnberg! Wie bitte? Ich fass es nicht. Wir haben ein totes Mädchen im Park, einen verschwundenen Säugling und einen Selbstmord und du hast nichts anderes zu tun, als Musik zu hören? Ich lösche gleich den ganzen Mist. Das wäre dann Vernichtung von Beweismitteln. Wie bitte? Das wäre dann Vernichtung von Beweismitteln. Nimm die Dinger ab! Benedikt war vielleicht kein Ordnungsfanatiker, aber bei den Tapes schon. Sauber datiert mit Uhrzeit und Produktionsvermerkung. Ja, und? Das hier ist die Ode an das ungeborene Kind. Mastertape, steht drauf. Ja. Aufgenommen? Na? Na, lies mal. November. Vor 10 Monaten? Mhm. Aber sie ist doch angeblich in der Klinik, weil sie jetzt das Kind erwartet. Ist doch ganz einfach. Titel produziert und dann Kind nachgeschoben. Werbekampagne angeleiert und man konnte öffentlich den Bauch wachsen sehen. Aber interessant ist das hier. Komposition Benedikt. Und Horstmann behauptet, der wäre gefeuert und der Song wäre aus Sheilas eigener Hand. Und hier die anderen Titel des Albums. Benedikt, Benedikt, Benedikt, Benedikt, Benedikt und so Benedikt, weiter. Ja. Fahren wir. Nach Hause? Nein, zu Frau Dr. Vollrath. Ah, verstehe. Du willst in die Presse. Polizei ist Sheilas Taufpate. Stürnberg. Listen to the beat. Benedikt war in der Nähe des Stadtparks. Benedikt hatte wahrscheinlich das neugeborene Kind bei sich zu Hause. Ich könnte schwören, er ist der Vater. Na, wenn, dann doch der Vater von Sheilas Kind. Aus irgendeinem Grund taucht die Falk in der Galerie auf. Sheila reagiert panisch. Die Falk verschwindet, läuft die Straße von der Galerie hinunter und in den Park hinein. Aber woher kam Benedikt? Und warum bringt er sich um, wenn er das Kind bei sich hatte? Panik, weil er Angst vorm Windeln wechseln hatte. Also dein Humor, wirklich... Ja, Worbit. Was sagen Sie? Nochmal bitte. Nein, ich hab's verstanden, aber ich muss das einfach nochmal hören. Ach ja, wir sehen uns gleich. Klinik Dr. Vollrath. Sie werden bestimmt gebraucht. Was ist denn los? Ich mach's mal spannend. Sag schon. Ich hatte dich unterbrochen. Wenn der Benedikt ein Verhältnis mit der Falk hatte und die von ihm schwanger war, das wäre doch ein schöner Skandal gewesen. Und die Falk ist aufgetaucht, um reinen Tisch wegen des Kindsvaters zu machen. Der Skandal wäre gewesen, wenn Sheila kein Kind bekommen hätte. Aber die liegt doch gerade in den Wehen. Ja, und die möchte ich gern miterleben. Du weißt doch etwas. Was hat Wobbitz gesagt? Überraschung! Ach, der allgegenwärtige Herr Horstmann. Sind Sie nicht ein wenig über die Zeit? Wie bitte? Tja, es ist wahrscheinlich wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für einen Scherz. Allerdings nicht. Sheila ist... Frau Dengler hat die Geburt ihres Kindes nicht überlebt. Wie bitte? Dürnberg, sehen Sie nach, was da los ist. Schon unterwegs. Hey, was unterstehen Sie? Sie machen am besten keinen Schritt, wenn Sie nicht Gefahr laufen wollen, dass ich von der Schusswaffe Gebrauch mache. Was ist mit dem Kind? Dem geht es den Umständen entsprechend. Frau Dr. Vollrath bemüht sich gerade darum. Haben Sie vollkommen den Verstand verloren? Nein, im Gegenteil. Ich kann nur hoffen, dass Frau Dr. Vollrath in Erinnerung ihrer ärztlichen Pflichten sich wirklich um das Kind bemüht. Was soll das heißen? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Der Vater des Kindes ist Walter Benedikt. Und? Das bestreitet ja niemand. Aber auf normalem Wege ist Herr Benedikt nicht zeugungsfähig. Das hat die Autopsie ergeben. Wenn er der Vater des Kindes ist, hat er sich Sperma abnehmen lassen. Und was ist daran so verwerflich? Das, was Sie daraus gemacht haben. Sie haben den Zeitpunkt bestimmt, zu dem Frau Dengler sich hier einer Insemination mit Benedikt Sperma unterzogen hat. Nämlich konzeptgerecht zum neuen Album. Nur dann ist was schiefgelaufen. Sie hat das Kind nicht halten können. Die Werbekampagne lief aber schon. Ich werde das Gespräch nur im Beisein meines Anwalts fortsetzen. Und während die Klatschkolumnen voll mit Sheilas angeblich wachsenden Bauch waren, haben Sie veranlasst, dass Ingeborg Falk mit Benedikt Sperma befruchtet wurde, weil Sie termingerecht ein Baby brauchten. Ja, die Falk war abgebrannt und hat zugestimmt. Ich gehe jetzt. Sie gehen, wenn ich sage, klar. Frau Kommissarin. Ah, Worbitz. Sie schickt der Himmel. Wir haben wahrscheinlich einen Todesfall und eine Geburt. Das ist nicht wahr. Herr Dürnberg ist schon hinten. Ich bin schon unterwegs. Also, Herr Horstmann. Die Falk trägt für Sheila ein Kind aus. Und der Samenspender heißt Benedikt. Dann verschwindet Benedikt plötzlich von der Bildfläche, mitten in der Produktion des neuen Albums. Oder hat er gedroht, etwas von dem Samenraub auszuplaudern? Nein, nein, nein, nein. Seine Rauschgiftsucht ist eine bedauernswerte Tatsache. Wir haben uns korrekt geschäftlich voneinander getrennt und ihm alle Rechte abgekauft. Die Plattenrechte oder die Rechte an dem Kind? Wir haben Herrn Benedikt die Rechte an dem Album abgekauft, sonst nichts. Und gut bezahlt. Wo war er denn zur Entziehung? Lassen Sie mich raten. Hier, bei der treusorgenden Firmenärztin? Ohne den Entzug wäre er draufgegangen. Ja, ich vergaß Ihre Fürsorge. Aber dass Sie ihn hierher gesteckt haben, war ein Fehler. Denn hier ist Benedikt der Falk begegnet. Und egal, was immer Sie ihm abgekauft haben, plötzlich wollte er das Kind. Was sich hier in der Klinik abgespielt oder nicht abgespielt hat, ist Sache der Klinikleitung und entzieht sich meiner Kenntnis. Ist die Kommunikation mit Ihrer Frau so sparsam, Herr Horstmann? Oder dachten Sie, wir erfahren das nicht? Eine Ehe ist ja wohl nicht strafbar. Wissen Sie, was mich an dem ganzen Fall ankotzt? Dass Sie wahrscheinlich mit ein paar Schrammen herauskommen, mehr nicht. Ich muss mir doch nicht drohen lassen, hier von... Da. Dürnberg! Ja? Dürnberg! Ach, da bist du ja schon. Die Handschellen. Skandal. Tut mir leid, die sind belegt. Das ist ein Skandal. Warum sagst du denn nichts? Er hat mir einfach Handschellen angelegt, während ich mich um das Kind gekümmert habe. Sie sagen kein Wort, Herr Horstmann. Dürnberg, bring ihn nach nebenan. Alles klar. Herr Horstmann, kommen Sie, kommen Sie. Was ist mit der Dengler? Worbitz ist auf Schlafmittel, ruhig gestellt und dann vom Kollaps überrascht worden. Und das Kind? Worbitz kümmert sich darum. Wenn dem Kind etwas geschieht, werden Sie das zu verantworten haben. Ich denke eher, dass Sie eine Menge zu verantworten haben, Frau Dr. Vollrath. Sie haben mit Einwilligung von Herrn Benedikt und Frau Dengler eine Insemination vorgenommen. Ja, und ich wüsste nicht, was daran strafbar wäre. Was war der Grund für den späteren Abort dieser Schwangerschaft? Es standen Missbildungen zu erwarten. Frau Dengler war rauschgiftsüchtig. Und wer hat den Schwangerschaftsabbruch vorgenommen? Ich. Der Umstand der Missbildungen war vorher nicht abzusehen? Ich habe auf das Risiko hingewiesen. Aktenkundig. Was geschah dann? Was meinen Sie? Frau Dengler war wieder schwanger? Ja. Trotz des erhöhten Risikos, von dem Sie wussten, aktenkundig. Das unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Auch Mord? Das ist eine ungeheuerliche Behauptung. Frau Dengler hat, wie Sie ja gehört haben, einen Kollaps erlitten, bedingt durch die Anstrengung der Geburt. Ich bin mir sicher, dass wir bei der Obduktion die genaue Todesursache feststellen werden. Und ganz bestimmt ist Frau Dengler nicht an den Komplikationen einer Geburt gestorben. Aber jetzt rede ich nicht von Frau Denglers Tod, ich rede von Ingeborg Falk. Ich habe Frau Falk lediglich hier behandelt. Hier und im Stadtpark. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe mit dem Einverständnis von Frau Falk und Herrn Benedikt ebenfalls eine Insemination durchgeführt. Das ist vollkommen korrekt gelaufen. Herr Benedikt scheint ein beliebter Wunschvater gewesen zu sein. Darüber habe ich nicht zu befinden. Die Einwilligungserklärung liegt vor. Und Frau Falk? Hat sie eine Abtretungserklärung über das Kind an Frau Dengler abgegeben? Frau Dengler erwartete ja selbst ein Kind. Tja, erwarten ist hier wirklich sehr treffend. Und die Erklärung von Herrn Benedikt? Hat Herr Benedikt im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte hier bei Ihnen unterschrieben? Selbstverständlich. Während Sie ihn im angeblichen Entzug voll auf Droge gesetzt haben. Wer behauptet das? Ein Arzt, Dr. Worbitz. Sie haben ihn doch eben gesehen, oder? Er war Gutachter in einem Fall, der gut 10 Jahre zurückliegt. Eine Ärztin hatte damals einen florierenden Betäubungsmittelhandel aufgezogen. Da hießen Sie allerdings nicht Vollrath. Sie hießen Horstmann. Wir wissen, dass Sheilas Manager Ihr Ehemann ist. Und was unser Gerichtsmediziner behauptet, sind die Obduktionsbefunde von Benedikt. Benedikt war clean, als er die Klinik verließ. Was er dann gemacht hat, das habe ich nicht zu verantworten. Vielleicht haben Sie ja Hausbesuche gemacht bei ihm, so wie heute? Ich war in der Klinik und habe sie nicht verlassen. Ich habe mich um Frau Dengler zu kümmern gehabt. Gut. Wann hat Frau Falk ihre Klinik verlassen, Frau Vollrath? Und in welchem Zustand? Hatte sie es sich anders überlegt? Oder hat Benedikt sie überredet? Sie ist ordnungsgemäß entlassen worden. Sie können die Entlassungspapiere jederzeit einsehen. Alles andere tangiert mich nicht. Sie stand kurz vor der Entbindung und Sie entlassen sie? Ist es nicht eher so, dass Herr Benedikt, der wusste, was mit seinem Kind geschehen sollte, Frau Falk in einem lichten Moment aus ihrer Klinik weggeholt hat? In den Papieren steht es anders. Oder wollen Sie behaupten, Sie sind falsch? Hier ist so ziemlich alles falsch. Ich behaupte, Ingeborg Falk wurde von Benedikt hier rausgeholt. Dann fuhr er zur Vernissage und wollte die Konfrontation mit Sheila, den Skandal. Sheila hat einen Zusammenbruch und Ingeborg Falk läuft weg. Dann erscheinen Sie. Horstmann hat mich angerufen. Das habe ich auch nie bestritten. Aber Sie haben sich nicht um Sheila gekümmert. Das hat Horstmann erledigt. Sie haben sich um Frau Falk gekümmert. Das müssen Sie mir erst einmal beweisen. Sie haben Frau Falk umgebracht. Ich war bei Sheila. Horstmann war bei Sheila. Sie waren bei Ingeborg Falk. Sie hat es nicht weit geschafft von der Vernissage, nur bis in den Stadtpark. Da setzten die Wehen ein. Als sie kamen, stand ein hilfloser und wahrscheinlich schon wieder zugekokster Benedikt neben der Falk. Sie haben Ingeborg Falk dort entbunden, ihre letzte medizinische Tat. Nur dann ist Benedikt mit dem Kind weg. Sie wussten, dass die Falk reden würde. Und dann haben sie beschlossen, sie zu beseitigen. Die Falk war vollkommen fertig, als sie nochmal nachgeholfen haben und eine Blutung erzeugten. Sie haben gewartet, bis sie sicher sein konnten, und dann haben sie die Tote unkenntlich gemacht. Blieben nur noch Benedikt und das Kind. Für das, was Sie da behaupten, gibt es keinen Zeugen. Ich war die ganze Zeit bei Sheila. Und wer hat Ingeborg Falks Gesicht zertrümmert und ihr das Tattoo chirurgisch präzise entfernt? Der Parkwächter? Das weiß ich nicht. Herr Horstmann, War Ihre Frau die ganze Zeit nach dem Zusammenbruch von Sheila mit Ihnen zusammen? Was ist denn? Warum sagst du denn nichts? Herr Horstmann, ich habe Sie etwas gefragt. Sie kennen meine Aussage. Ja, die betrifft lediglich Sie und Frau Dengler. Ich habe nichts von Frau Vollrath gelesen. Aber du hast mich doch gesehen. Ich war bei Sheila. Wenn ich das richtig interpretiere, so will Herr Horstmann nur noch in Gegenwart seines Anwalts Auskünfte geben. Korrekt. Das kannst du doch nicht mit mir machen. Danke, Dürnberg, das war's. Das kann er doch nicht mit mir machen. Er war es. Es war seine Idee mit der Leihmutter. Es hing so viel Geld dran. Wir brauchten ein Kind für Sheila. Es war doch alles legal. Und dann ist die Falk weg. Wir standen vor dieser Galerie und er schleppte Sheila zum Wagen. Aber dann kam Benedikt zurück. Er war voller Blut, hat um Hilfe gebeten. Die Falk würde gerade ihr Kind bekommen. Horstmann hat gesagt, ich soll mitgehen. Da bin ich mit ihm mit. Aber ich konnte doch nur noch etwas für das Kind tun. Die Katastrophe mit der Blutung hat Benedikt angerichtet. Und das Kind? Er hat es mir aus der Hand gerissen und ist losgerannt. Stellen Sie sich doch den Wahnsinn vor. Ein neugeborenes Kind in den Armen eines Junkies. Sie sind ihm also gefolgt? Ja, natürlich. Es ging doch um das Leben des Kindes. Rührende Sorge. Bleibt wieder die Frage nach dem zertrümmerten Gesicht und dem Tattoo. Die ich Ihnen nicht beantworten kann. Aber Benedikt? Das kann er nicht gesagt haben. Warum nicht? Weil er es nicht gesehen hat? Haben Sie mal daran gedacht, dass er vielleicht noch gar nicht so weit weg war mit dem Kind? Dass er vielleicht stehen geblieben ist und gesehen hat, was Sie mit Ingeborg Falk gemacht haben? Das kann er nicht gesagt haben. Warum nicht? Dürnberg? Ja, was ist denn? Frau Vollrath bezweifelt, dass wir die Bänder haben. Die Bänder? Von Benedikt? Sind doch da, oder? Natürlich sind die Bänder da, aber... Danke, das war's. Er war tot. Sie waren in Eile, Frau Vollrath. Wahrscheinlich in Panik, nach dem, was Sie gerade im Park hinter sich gebracht hatten. Da übersieht man leicht etwas. Das Wichtigste war das Kind. Das lag auf dem Sofa. Und Benedikt? Was? Sie haben gesehen, dass Benedikt fertig war. Unfähig, sich um das Kind zu kümmern, aber immer noch fähig genug, gegen Sie auszusagen. Und dann haben Sie versucht, ihn ebenfalls umzubringen. Nein, nein, ihn nicht! Er hat sich doch selbst den Strick um den Hals gelegt. Ihn nicht? Aber Frau Falk, hören Sie doch auf zu lügen! Er hat es gesehen und er hat es Ihnen gesagt? Die Blutung der Falk, das war seine Schuld. Ich hatte das Kind. Und dann ist er damit weg, verstehen Sie? Und sie lag da und... Und? Ich wusste nur, sie muss weg. Aber ich konnte sie doch nicht wegschleppen. Also haben Sie etwas nachgeholfen. Ah, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Und dann war sie still. Und dann haben Sie ihr das Gesicht zertrümmert und das Tattoo entfernt. Ja. Danach waren Sie in Benedikts Wohnung. Sie haben ihn gesehen mit dem Strick um den Hals, wie Sie selbst gesagt haben. Sie haben das Kind geholt, weil Sie es hier für die Scheingeburt von Frau Dengler brauchten. Und Sie haben nichts unternommen, um ihn davon abzuhalten, sich umzubringen. Oder nachgeholfen. War es so? Der einzige Zeuge einer hängter Junkie? Ohne mich wäre das Kind tot. Benedikt wusste doch gar nicht, was er damit anfangen sollte. Es lag da und war schon ganz blau und er hat immer nur gelallt, dass alles sinnlos wäre. Das Kind verdankt mir sein Leben. Und Benedikt seinen Tod? Er hat es ja überlebt. Er hätte es überlebt, wenn Sie ihn gleich vom Strick genommen hätten. Aber das war Ihre Chance, den letzten Zeugen loszuwerden. Sie haben genug Nerven gehabt zu warten, bis der Tod eintrat. Er hat sich vor Ihren Augen erhängt und Sie haben zugesehen, bis er tot war. Sie haben doch gesagt, er hat eine Aussage gemacht. Ich habe von Bändern gesprochen. Wir haben jede Menge Bänder von Benedikt. Musik. Bänder mit Musik. Frau Kommissarin, hier ist das Kind. Ein Mädchen. Steht Ihnen gut, Dr. Worbitz, so ein Baby? Danke. Ist doch eine schöne Abwechslung für einen Pathologen, sich mit etwas Lebendigem zu befassen. Rum? Danke, Dürnberg. Verdammt hoch gepokert. Aber gewonnen. Aber diesen Horstmann müsste man auch rankriegen. Es waren seine Ideen sicher, aber das wird er abstreiten. Und er wird sicher einen guten Anwalt auffahren. Getan hat's die Vollrat. Und das als Ärztin. Hallo? Ach, Dr. Worbitz. Wie geht's dem Kind? Ein strammes Mädchen. Hat das ganze Chaos relativ gut überstanden. Und die Dengler? Herzversagen infolge einer langen Medikation mit Beruhigungsmitteln. Die ihr die Vollrat verabreicht hat. Ja, Fahrlässigkeit. Mehr werden wir ihr nicht nachweisen können. An die Tabletten kam jeder in der Klinik ran. Ach, Scheiße. Ich habe noch etwas eigenmächtig gehandelt. Ja? Ja, das kleine Ding braucht doch einen Namen. Und da habe ich einfach mal Barbara fallen lassen. Hm? Gute Nacht. Tja, da bist du ja wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Aber dass das Kuckuckskind dieses ganze Chaos überlebt hat, ist doch tatsächlich ein kleines Wunder. Da spendiere ich auch gern meinen Vornamen. Soll ich dich nach Hause fahren? Wenn das Radio ausbleibt, gerne. Listen to the beat of the little heart. Geht das doch, oder? Ja, so ähnlich. Listen to the beat. Kuckuckskind. Kriminalhörspiel von Andreas Knaub. Musik Christian Ameis und Frank Mehrfort. Kommissarin Isabel Redfern. Kriminalassistent Götz Schulte. Horstmann Martin Engler. Radiosprecher Christian Gaul. Worbitz Gerd Grasse. Bäumler Wilfried Hochholdinger. Frau Dr. Vollrath Felicitas Kirchgessner. Und Sheila Annette Steinkamp. Regieassistenz Alice Elstner. Technik Sabine Winkler. Ton Martin Eichberg. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Back in the time before there was you, I believed them when they told me that one and one made two. But now my eyes are open and I finally see that one and one don't make two. They make we listen to the beat of the little heart, whispering, whispering, whispering. I come listen to the beat of the little heart, whispering, whispering, whispering. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005.